Ich kann's nicht ändern. Keiner ist für gewöhnlich so nüchtern wie ich, aber wenn ich den Wind pfeifen höre, werd ich, glaube ich, verrückt. Du bist religiös, antwortete ich, und trinken ist eine Sünde. Ja, wenn's keine Sünde wäre, entgegnete er, würd ich wohl gar nicht danach fragen. Es ist schierer Trotz, siehst du. In dem Meere dort lebt ein gut Stück von der alten Erbsünde. Unchristlich bleibt's, und wenn man's noch so milde betrachtet. Wenn es nun gar tobt und der Wind schreit, das Meer und der Wind sind so eine Art Vettern, meine ich, und die tollen Männer, die verrückten Burschen brüllen und lachen, und die armen Seelen so die liebe lange Nacht da draußen in der Öde auf ihren Nussschälchen gegen den Tod ankämpfen, ja, dann kommt's über mich wie Besessenheit. Ich bin ein Teufel, ich weiß es. An die armen Schifferleute denke ich gar nicht. Ich bin für das Meer. Ich bin wie einer seiner eigensten tollen Männer. Ich glaubte, ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen zu können. Ich wandte mich dem Meere zu. Die Brandung rollte lustig weiter. Welle für Welle jagte mit fliegender Mähne gegen den Strand, bäumte und bog sich und stürzte über die nächste hinweg auf den zerstampften Sand. Draußen waren die Salzluft, die aufgeschreckten Möwen, das zerstreute Heer der Seestreitrosse, die sich wiehernd begrüßten, während sie sich zum Sturmlauf gegen Arras sammelten. Und dicht vor uns schlängelte sich jene Linie über die Sandfläche, über die hinaus sie trotz ihrer großen Zahl und Wut niemals zu dringen vermochten. »Bis hierher sollst du, und nicht weiter«, sagte ich. »Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen.« Und dann zitierte ich so feierlich, als ich es nur irgend vermochte, eine Strophe, die ich schon oft zuvor dem Chor der Wellen angepasst hatte. »Der Herr, der ob den Wolken thront, gebeut dem sündigen All, erhabener als der Wasserwucht und wilder Wogen Schwall.« »Ja«, sagte mein Verwandter, »zuletzt wird der Herr triumphieren, daran zweifle ich nicht. Aber hier auf Erden wagen die törichten Menschen, ihm ins Gesicht zu trotzen. Es ist nicht klug, ich sage nicht, dass es klug ist, aber es ist Lebenslust, Augenweide, Würze der Freude.« Ich schwieg hierauf. Wir hatten begonnen, den schmalen Streifen Land zu überschreiten, der zwischen uns und Sandak lag. Ich hielt daher mit den wenigen mir übrig gebliebenen Argumenten zurück, Kraft derer ich die bessere Natur dieses Mannes zu rühren hoffte, bis wir auf dem Schauplatz seines Verbrechens angelangt waren. Auch er verfolgte das Thema nicht weiter, sondern ging in festerer Haltung neben mir.